Macht euch bereit für den Geist. Wir zwei Freunde wissen es ganz genau. Zwei Freunde helfen sich überall raus. Nur zwei Freunde, damit es jeder weiß. Wir stehen zusammen, das ist Teamgeist. Wir zwei Freunde wissen es ganz genau. Zwei Freunde helfen sich überall raus. Nur zwei Freunde, damit es jeder weiß. Wir stehen zusammen, das ist Teamgeist. Pato und Bray, immer zu zweit, hier am Mike und so wird's bleiben. Und ich weiß, jeden zerreißt es, wenn wir unsere Texte schreiben. Denn wir leiden genauso wie wir haben es auch erlebt. Wir zwei wissen, wie es dir da draußen geht, wie's um dich steht, wenn du denkst, es geht nicht mehr. Kommen wir zu dir her, ja, so läuft es meistens. Wir werden es euch zeigen, wir können den Feinden den Scheiß beschreiben. Weil wir uns beide eignen, diesen harten Zeiten schätze ich sehr, egal wann. Dass ich Bray vertrauen kann. Wo gibt es schon so einen Freund? Er wohnt bei mir nebenan in HOL. Werden Träume geboren? Wir haben das meiste in unserem Leben verloren. Aber jetzt geht's bergauf. Für uns sieht es gut aus. Wir halten zusammen und gemeinsam machen wir was draus. Sonst wären wir nie so weit gekommen. Pate und Bray, Jungs, wir zwei Freunde wissen es ganz genau. Zwei Freunde helfen sich überall raus. Nur zwei Freunde, damit es jeder weiß. Wir stehen zusammen, das ist Teamgeist. Wir zwei Freunde wissen es ganz genau. Zwei Freunde helfen sich überall raus. Nur zwei Freunde, damit es jeder weiß. Wir stehen zusammen, das ist Teamgeist. Pato, Bray, zwei Freunde fürs Leben. Und eins weiß ich ganz genau, das hier kann uns keiner mehr nehmen. Der Weg führt ganz nach oben bis an die Spitze. Keiner bricht das Eis, also merkt es euch, das ist kein Geist. Weil hier keiner auch gegen anderen scheißt. Mann, was ist los? 2010 wurden wir von Freunden gegisst. Aber wir sind stark und gehen drauf nen Fuck, damit es alle wissen. In einem Jahr haben wir es alle gezeigt. So weit kann man kommen, wenn man sich plötzlich auf einmal zusammenreißt. Ich niemals aus gegen Augen verliert. Ja, verdammt, es war nicht leicht, doch harte Zeiten macht uns stark und wir haben Kraft, denn dieser Weg ist noch weit mit Schweiß und Fleiß gewinnen wir. Jeden Preis für heckige Gas, das alles so zusammenpasst, als jeder noch so geile Reim in diese eine Zeile passt, das hier geht nie zu Ende. Wir bleiben mal Mike, wir sind bereit und geben alle für euch da draußen, damit ihr es alle wisst, dass so bleibt. Wahre Freundschaft stirbt nicht aus, hört euch an, hier ist im Geist. Wir zwei Freunde wissen es ganz genau. Zwei Freunde helfen sich überall raus. Nur zwei Freunde, damit es jeder weiß. Wir stehen zusammen, das ist Teamgeist. Wir zwei Freunde wissen es ganz genau. Zwei Freunde helfen sich überall raus. Nur zwei Freunde, damit es jeder weiß. Wir stehen zusammen, das ist Teamgeist. Unser erstes Jahr ist vorbei, ja, die Zeit war so geil. Ich werd sie nie vergessen, keiner kann sich mit uns messen. Wir schließen ab, ich hab's gesagt, so wie wir ist. Keiner am Start bei diesem Flexpark, erwischst du mich, weil ich es so lieb, oh. Wir sind die Besten, weil es so ein Team nur einmal gibt. Viel zu lang hört man scheiß Musik, doch wir zwei geben Gas. Habe dabei riesen Spaß, echte Musik zu machen, genauso wie im letzten Jahr. Und jetzt wird mir alles klar, oh, ja, wir haben's getan, sind die Besten in diesem Jahr. Sind zu weit, haben uns befreit von dem ganzen Scheiß, der kam. Und jetzt bin ich so stolz, von uns gibt es, was ihr wollt. Ich sage, unsere Lieder sind noch nach Jahren toll. Ja, genau, so sieht's aus. Pato, Bray, gehen den gleichen Weg in Richtung Ziel. Keiner hält uns aus, wir leben diesen Traum. Er tritt uns so genau, das ist Teamgeist. Wir stehen alles aus. Wir zwei Freunde wissen es ganz genau. Zwei Freunde helfen sich überall raus. Nur zwei Freunde, damit es jeder weiß. Wir stehen zusammen, das ist Teamgeist.